Fall, nun ja. Mir scheint's im Ganzen gar nicht schlecht so. Hier mit dem ersten Paar ein kleines Minus, denn Antonio ist ziemlich arm, doch soll er klug sein. Dem Gegenüber steht nun Claras reiche Mitgift. Insgesamt nicht schlecht, vielleicht sogar ein Plus. Hören Sie den Grund der Verzögerung, ich singe grad der Kinder früh. Wir haben sie beide weit vermisst, verloren, wir sollen ein Glücksbiss. Ein Vater, wie man ihn sich wünscht, sehr herzlich gratulieren wir. Zum Wohle, zum Wohle, Gesundheit, Gesundheit. Zum Wohle, Gesundheit, Gesundheit. Im Namen beider Paare und zugleich als Vater danke ich recht sehr. Der Kinderessen, Lachen, Tanzen war für uns hier ein Vergnügen, denn wir herrschten immer Fröhlichkeit. Der Kinderessen, Lachen, Tanzen war für uns hier ein Vergnügen, denn wir herrschten immer Fröhlichkeit. Sie mit Freude jederzeit. Und gestern Nacht warst du von mir verjagt, als du vor meinem Haus ein Schwächchen sah. Ja, sie gefährlich war, das singt in der Nacht. So sieh es heute bitte ein, du sangst so laut und störest dich im schönen Schlaf. Wir singen nur noch weiß, damit wir ihn nicht stören. Schlaf mit Donner, du schaffst gut, jetzt ist nicht zu erzählen. Schlaf mit sie, ja, ich kann das Schöne sehen, was wir sind so vereint. Wir sind auf den Zirn, so viel und leer, ich stehe nicht zu sein Glas. Wir singen zusammen mit Herz und Sonne,